Ich inhaliere tief rein in meine Brust. Mein Herz schlägt im Takt zu dem Beat und mich kriegt den nicht kaputt. Wasch den Dreck alter Niederlagen weg von meiner Haut. Denn ich wachse wie ein Baum einfach raus aus dem Sumpf. Alles hat einen Grund, auch warum ich nachts immer wach bleibe. Jede Narbe auf der Haut ist ein Abzeichen. Und in der Hitze des Gefechts sind die Tränen von gestern der Schluck, der mir hilft, dass ich bei Kraft bleibe. Auch ganz allein gegen den Rest der Welt hab ich immer noch mehr Mut als Verstand. Mein Willen und mein Stolz sind wie Nadel und Faden, flicken jede Wunde meines Körpers nach dem Kampf wieder zusammen. Ich komme runter und überdenke meinen nächsten Zug. Gut, 7 Atemzüge lang, denn solange ein Funken dieses Feuers noch glüht, bündel ich die Kraft in meiner Faust und greif einfach wieder an. Knochen brechen, aber niemals die Armee meiner Gedanken. Die Soldaten halten Stand bis zum allerletzten Mann, auch wenn keiner mehr an meiner Seite steht. Ist okay, denn ich bin stärker mit dem Rücken zur Wand. Sammel deine Knochen wieder auf, wenn sie brechen. Wische deine Tränen weg und zeig ihnen keine Schwächen. Habe tief ein, inhalier den Gedanken des Sieges. Dann heb wieder die Fäuste hoch und kämpf. Lass sie reden, lass sie denken, was sie wollen, denn sie wollen mal so viel. Doch was ihr bleibt, ist was ihnen fehlt. Dein Stolz kann Armee der Welt in die Brühe. Wer nie verloren hat, hat auch nie gelebt. Denn man muss einmal am Boden gewesen sein, um fest darauf zu stehen. Ich lach den Niederlagen dreist ins Gesicht. Denk mir, mich kriegt ihr nicht klein. Alles ist okay, man weiß den Sieg erst zu schätzen. Hat man die Kehrseite der Medaille wirklich mal gesehen? Und willst du austeilen wie ein Champion, dann heißt das auch mal die Schläge auf die Deckung zu nehmen. Und lieber kämpf ich ganz allein, als hasse ich die Hände falscher Leute um mein Hals ab. Die wahre Stärke macht oft einsam, denn es kostet viel mehr Kraft, wenn man mal Nein sagt. Auch an einem Scheißtag lass ich mir die Luft nicht nehmen. Ich bin viel zu weit gekommen, um wieder umzudrehen. Und hart kämpfen heißt auch über die Runden gehen, denn es scheint doch mal die Sonne in einem Hundeleben. Sammel deine Knochen wieder auf, wenn sie brechen. Wische deine Tränen weg und zeig ihnen keine Schwächen. Atme tief ein, inhalier den Gedanken des Sieges. Dann heb wieder die Fäuste hoch und kämpf. Lass sie reden, lass sie denken, was sie wollen. So viel. Doch was dir bleibt, ist was ihnen fehlt. Dein Stolz und keine Armee der Welt in die Feuer. Auf deinen Weg und die Last auf deinen Schultern. Lassen die Muskeln nur wachsen. Gewinnen oder verlieren ist egal, wenn du nur kämpfst. Dein Charakter ist das Resultat aller unserer Schlachten. Auch allein gegen 100.000 bleibt langer Atem die richtige Waffe. Denn die Stärke der Schwachen liegt nur in ihrer Masse. Sammel deine Knochen wieder auf, wenn sie brechen. Wische deine Tränen weg und zeig ihnen keine Schwächen. Atme tief ein, inhalier den Gedanken des Sieges. Dann heb wieder die Fäuste hoch und kämpf. Lass sie reden, lass sie denken, was sie wollen, denn sie wollen immer so viel. Doch was dir bleibt, ist was ihnen fehlt.